DDR 5. Neugier genügt. Mit Sabine Brandy. Der Mann gibt, die Frau empfängt. So einfach wird eheliche Praxis in der Netflix-Serie Unorthodox auf den Punkt gebracht. Stoff für die Serie ist das Leben der Schriftstellerin Deborah Feldmann. Sie hat die chassidische Gemeinde der Satmara-Juden in Brooklyn verlassen und ist mit ihrem damals noch kleinen Sohn geflohen. Unorthodox, unter diesem Titel hat sie ihre Geschichte und ihre Flucht veröffentlicht. Das war sowohl in den USA als auch in Europa ein Bestseller. Und wie das Leben nach dem Entkommen weiterging, steht in Feldmanns zweitem Buch, Überbitten. Da liest man zum Beispiel, dass die junge Frau genau dort gelandet ist, wohin ihre vom Holocaust traumatisierte Großmutter niemals einen Fuß gesetzt hätte. Deutschland. Tag nach Berlin, Deborah Feldmann. Guten Tag. Wie schön, dass Sie Zeit für WDR 5 haben. Wegen Corona holen wir niemanden ins Studio, sondern wir rufen Sie zu Hause an. Wo sitzen Sie gerade? Ich sitze im Wohnzimmer mit dem Blick auf den Balkon. auf dem Sofa? Genau. Weil auf Ihrer Website kann man sehen, was für Fotos hinter dem Sofa an der Wand hängen. Da ist ja, zum Beispiel eins, das Sie ganz bewusst haben schießen lassen von einem Profi. Da stehen Sie mit dem Gebetstuch Talit im Anschnitt an einem See. Das hängt jetzt über Ihnen. Ja, so ungefähr, richtig. Also dieses Bild wurde auf Rügen aufgenommen und zwar vor dem Kreidefelsen. Ah, wir kommen da später zu. Erstmal finde ich diesen Satz so spannend. Mein Leben hat in der Sonnenallee begonnen. Das haben Sie mal in einem Gespräch gesagt. Was ist damit gemeint? Ich bin Ende 2014 nach Berlin gezogen und ich kannte mich in Berlin wenig aus, weil ich war nur zweimal vorher da und das erste Mal war ich als Tourist in Mitte unterwegs und das zweite Mal kurz in einem Kiez in Friedrichshain. Und ich kannte nicht alle Kieze in Berlin, aber ich habe mir eine Wohnung im Voraus gesucht, weil ich hatte ein kleines Kind und wollte mindestens so quasi schon angekommen sein, als ich in Berlin anreise. Und dann habe ich online eine Wohnung gefunden und habe dem Vermieter dann gefragt, in was für Gegend ist diese Wohnung? Und er meinte, du kommst doch aus New York, oder? Und ich so, ja, naja, es ist wie New York. Das war sozusagen meine Einführung. Und dann kam ich an, die Wohnung war in der Sonnenallee in Neukölln. Ich kam vom Flughafen angereist und habe dann gemerkt, okay, hier sind lauter arabische Straßenschilder. Also ich habe nichts auf Deutsch gesehen, nur auf Arabisch. Und meinte so, okay, hier war ich tatsächlich noch nie. Aber zu der Zeit war schon diese Gegend so langsam von Studenten und Künstlern besiedelt worden. Und es war schon so, dass ich glaube, es gab das einzige hippe, junge Café in der Gegend damals, direkt neben dem Haus, wo ich gewohnt habe. Und ich bin in der ersten Stunde dahin, um uns so etwas zur Stärkung zu holen und habe dann in derselben Stunde die erste Berliner Freunde gefunden. Ja, das klingt vielversprechend. Bei Netflix wird gerade ihr Leben erzählt, auf zwei Ebenen. Einmal die befreite Deborah alias Esti in Berlin und zum anderen Rückblenden zu der jungen Braut in der chassidischen Gemeinde in New York. Ist das Leben der Satmar-Juden so gezeichnet, wie Sie es erlebt haben? Ja, auf jeden Fall ist es sehr eng an meinem eigenen Leben gezeichnet, weil ich bin ja auch innerhalb der Gemeinde etwas für eine Ausnahme gewesen. Ich bin ja bei meinen Großeltern erzogen worden. Das war für die meisten nicht der Fall. Und um bei den Großeltern aufzuwachsen, bedeutet natürlich auch, dass man eine gewisse Ernste ausgesetzt wird, die viele in meiner Generation nicht genauso erlebt haben. Diese Ernste und diese Strenge, die ja direkt von diesem Trauma kommt, weil die waren beide Holocaust-Überlebenden und haben sich frei entschieden, Teil dieser Gemeinde zu werden und haben sich sehr eng an diesen Regeln, Ritualen gehalten. Und ich kann schon sagen, dass das ein, zwei Generationen später sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber bei mir war das schon sehr dunkel, sehr ernst. Und ich glaube, die Serie zeigt ziemlich genau, wie mein Leben aussah. Ja, was war mit Ihren Eltern? Meine Eltern, meine Mutter kommt aus einer deutsch-jüdischen Gemeinde in England. Und mein Vater war geistig behindert und er war eins von 11 Kindern. Und das Problem an dieser Gemeinde ist, man heiratet recht jung und man heiratet in einer chronologischen Reihenfolge. Das heißt, wenn ein Kind nicht heiratet, müssen die anderen Kinder so lange warten, bis sie selber unfrische Ware werden. Und das war dann ein großes Problem bei meinem Vater, weil alle in der Gemeinde wussten, dass er geistig behindert ist und niemand wollte die Tochter aufgeben. Und dann haben sie sich eine Braut aus einer anderen Gemeinde geholt, wo niemand sozusagen von diesem Mann wusste. Und man würde ja sonst niemanden von außen nehmen, aber meine Mutter war die Ausnahme da und sie kam aus einem gebrochenen Haus und die war sehr arm und man hat ihr sehr viel Versprechen gemacht. Und sie hat meinen Vater einfach erst bei der Hochzeit kennengelernt. Und sie hat dafür eine 7-Zimmer-Wohnung in New York bekommen und alles Mögliche für Schmuck und Kleidung und so. Aber dann hat sie schnell gemerkt, dass ihr Ehemann ein geistiges Alter von 7 Jahre hat. Und das war dann eine Katastrophe und die ist schnell abgehauen. Und es war ein großer Skandal, eine gebrochene Ehe und ich als Produkt diese gebrochene Ehe. Und ich habe alle daran erinnert, dass es einen Skandal in unserer Familie gab. Und deshalb war ich schon sehr früh eine Art von Außenseiterin. Und ich konnte immer die Gemeinde von der Sicht einer Außenseiterin auch deshalb anschauen. Ja, es ist ja möglicherweise, wie man an ihrem Leben sieht, auch eine Chance. Woraus war das Selbstverständnis der Gemeinde entstanden? Warum musste da so streng gelebt werden, wie gelebt wurde? Diese Gemeinde glaubt, dass der Holocaust als Strafe für die Assimilation und für Zionismus passiert ist. Und die glauben, dass sie nur, also die können eine Wiederholung dieser Strafe nur so vermeiden, wenn sie alle jüdischen Rituale und Regeln neu und extrem interpretieren. Es basiert sich auf diese Überzeugung, dass wenn die das irgendwie alles extra für Gott machen, dann wird Gott extra seinen Zorn sozusagen zurückhalten. Das ist ein Deal. Ja, also das war praktisch der Versuch, das so zu beeinflussen durch das regeltreue und orthodoxe Leben. Ja, ich glaube, einerseits hat man gesagt, man wollte damit Gott besänftigen und den Messias irgendwie bringen, aber andererseits waren es ja lauter Holocaust-Überlebende, die dieses Leben gewählt haben, weil sie selber Überlebensschuld hatten. Und die haben sich kein freies Leben wirklich gegönnt. Hm. Und das hat dann irgendwie gepasst, sich dann weiter zu entbehren. Wo Sie Schuld ansprechen, wie viel Schuld und Scham waren bei der Rolle der Frau im Spiel? Natürlich sehr viel. Es liegt eigentlich alles an der Frau. Ich sage einfach jetzt nur zur Gegenwart, als Coronavirus passiert ist, gab es in vielen solchen Gemeinden Plakate zu lesen, wo die Frauen dafür schuldig gemacht wurden. Die Frauen sind nicht genug sittsam und deshalb haben wir Coronavirus. Das heißt, dass jedes Mal, dass irgendwelche Desaster auf der Welt gibt, dann sind die Frauen daran schuld. Und ich bin mit dieser Überzeugung aufgewachsen, dass wir sozusagen Ursache aller Probleme sind, dass unsere Körper die Quelle der Sünde sind. Aber man hat uns gleichzeitig gebraucht, weil ohne die Frauen gäbe es keine Kinder und ohne Kinderkriegen kann die Gemeinde nicht überleben und weiterleben. Das heißt, wir waren einerseits total notwendig, andererseits waren wir ganz böse. Also so, das war sowas von einem Widerspruch. Das hat so viel Druck gemacht, unter diesem Widerspruch zu leben. Ja, das sagt Deborah Feldmann. Sie hat das Buch unorthodox geschrieben und das wird ja gerade bei Netflix ausgestrahlt als Miniserie. Überbitten ist ihr zweites Werk. Sie haben gerade gesagt, Sie sind bei Ihren Großeltern aufgewachsen und die Mutter wurde gesucht. Welchen Stellenwert hatte denn die Abstammung in dieser Gemeinde? Wie wichtig waren die Ahnen? War schon ziemlich wichtig. Also Familie ist natürlich in dieser Gemeinde alles. Und die chassidische Bewegung, die ja im 18. Jahrhundert in Osteuropa anfing, hat sich schnell als eine sehr hierarchische Bewegung entwickelt. Hierarchische Bewegung. Mhm. Und das heißt, je näher man sozusagen mit Rabbinern verwandt war, desto höher der Status der Familie. Und man wollte schon beweisen, dass man irgendwelche Rabbiner als Ahne hatte, um zu sagen, ey, ich bin was wert, ich habe heiliges Blut in mir und so. Und ich habe schon als Kind versucht, natürlich zu forschen, was für heilige Ahnen ich vielleicht hatte, damit ich für den Charme meiner Eltern entschädigen konnte. Also ich wollte mich sehr beweisen. Ja, und Ihre Großmutter hat Ihnen dabei geholfen und alles in Bewegung gesetzt, um Positives auszugraben. Das kann man nachlesen in Ihrem Buch. Wissen Sie denn noch, warum Sie bei den Sachen, die Sie in ein neues Leben mitnehmen wollten, auch nach dem Stammbaum gegriffen haben? Ja, genau das ist die Frage. Also Sie reden jetzt von meinem zweiten Buch, wo ich mich etwas tiefer mit der ganzen Frage der Identität und der Wurzeln auseinandersetze. Und ich glaube, als kleines Kind habe ich verstanden, in diese Gemeinde habe ich keine Wurzeln, wobei Wurzeln die allerwichtigste Sache in diese Gemeinde sind. Mhm. Und ich habe verstanden, ich muss in meinem Leben irgendwie Wurzeln schaffen, wenn nicht hier, dann irgendwo. Und ich glaube, da war schon der frühe Versuch zu schauen, gehen die nicht doch vielleicht etwas tiefer als diese Gemeinde, diese Wurzeln? Und kann ich mich an diese alte Wurzeln doch anknüpfen, um für mich ein unabhängiges Leben zu bauen? Und es ist schon wahr, dass ich heutzutage an diese Wurzeln angeknüpft habe, um mein Leben in Berlin sozusagen zu etablieren. Ja, wo war Ihnen dieser Stammbau nützlich im neuen Leben? Naja, erstmal, als ich dann die Geschichte meiner Familie geforscht habe in Europa, habe ich natürlich Familiengeheimnisse entdeckt. Zum Beispiel, ich habe entdeckt, dass der Großvater meiner Mutter, durch den ich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten konnte, seine Lebensgeschichte gefälscht hatte. Die Dokumente, die ich von meiner Mutter bekommen habe, die waren falsch. Das haben wir nur feststellen können. In welcher Stadt spielt das? Die Geschichte meines Urgroßvaters. Ja. Das ist in München gewesen. Ja. Und ich habe erstmal eine Ablehnung erhalten, als ich mich für die deutsche Staatsbürgerschaft mit seinen Dokumenten erworben habe, wie man das häufig machen kann, wenn man sozusagen in den Jahren zwischen 33 und 39 gezwungen war zu gehen oder seine Staatsbürgerschaft entnommen wurde, konnte man das so zurückerwerben. Und dann haben sie mich abgelehnt und meinten, die Dokumente wären keine ausreichende Beweise. Und ich war sehr verwirrt und habe einen Anwalt angeheuert und wir haben angefangen zu forschen und wir haben gemerkt, die Dokumente waren gefälscht. Ach. Und zwar, die wahren Dokumente lagen in einem Archiv in München. Und was habe ich da erfahren? Dass mein Urgroßvater eigentlich das uneheliche Kind eines deutschen Katholiken war, der mit einer viel jüngeren Jüdin aus einem Städtel in Galizien nach München geflohen ist, um da eine wilde Ehe mit ihr zu führen. Und das heißt, er hat das versteckt, um in der jüdischen Gemeinde akzeptiert zu werden. Aber ich musste feststellen, ich hatte eine Ur-Ur-Großmutter, die eigentlich das Gleiche wie ich gemacht habe, aber 150 Jahre vorher. Ja, alleinerziehende Mutter mit Sohn. Ja, genau. Und zwar aus dem Städtel abgehauen. Und dann habe ich natürlich herausgefunden, dass es eine ganz lange Tradition gibt von Juden, die aus dem Städtel geflohen sind, irgendwie nach Berlin oder München oder egal welche Städte, die damals für die Freiheit und für die Aufklärung standen, geflohen sind. Und sie haben dann in Freiheit gelebt. Sie haben sich nicht unbedingt zum Christentum konvertieren lassen, aber die haben halt ihre Identität für sich selber frei und neu definiert. Und ich habe verstanden, es ist gar nicht neu, was ich mache. Ich trete eigentlich in sehr alten Fußstapfen. Und war das für Sie ein wichtiges Gefühl, diese Biografie, den Weg, den Sie gewählt haben, jetzt mit anderen so zu verbinden, weil Sie merkten, ja, das haben die auch so gemacht? Hatten Sie plötzlich... Waren Sie nicht die Einzige? Ich habe halt ganz viele Biografien in meiner Familiengeschichte entdeckt. Und ich glaube, diese andere Biografien zu entdecken und zu verstehen, dass meine Gemeinde recht neu ist und dass meine Wurzeln viel älter sind als diese Gemeinde, hat mir dann dieses Anknüpfen ermöglicht, dieses Gefühl, damit verbunden zu sein und doch auf einem Boden zu stehen. Und vor allem war der Boden europäisch. Ja. Sie haben sich einer fundamentalen Religionsgemeinschaft entzogen, Deborah Feldmann. Wie ist denn Ihr selbstbestimmtes Verhältnis zur jüdischen Religion jetzt? Ja, ich würde sagen, dass meine Beziehung zum Judentum eher kulturell oder intellektuell ist. Ich bin da nicht so religiös. Ich könnte auch nicht sagen, dass ich so spirituell bin. Vielleicht bin ich so Agnostiker. Also ich beschäftige mich nicht so sehr mit der Frage, wer ist Gott, wie sieht er aus, was will er von mir? Weil ich denke, die Göttlichkeit habe ich in der Kunst entdeckt und sozusagen in der Poesie, in uns selbst. Und ich würde sagen, eher ist der Humanismus sozusagen meine leitende Religion. Aber ich verwehre das nicht meinem Sohn. Also meinem Sohn habe ich alles gezeigt und ich habe ihm immer vermittelt, der kann sich alles anschauen und kann über alles erfahren und er hat immer die freie Wahl. Weil wenn es eine Sache gibt, die ich aus meiner Lebenserfahrung gelernt habe, ist, es ist die freie Wahl, die wichtig ist. Religion ist in Ordnung, wenn man frei ist, sie zu wählen und auch sie sozusagen zu entwählen. Ja, verstehe. Also nie wieder Kindern irgendwelche Dogmen vorsetzen, sondern in Freiheit. Aber auch nicht zu verwehren. Das ist auch ein Fehler, die viele machen. Die sagen, oh, auf gar keinen Fall, Religion ist jetzt Anathema, das darf nicht sein. Und ich bin auch gar nicht so drauf. Ich bin da ganz entspannt. Also ich zeige ihm alles und er hat immer, wenn er jetzt religiös werden will, dann darf er das auch und ich habe nichts dagegen. Also der spürt von mir auf gar keinen Fall eine Ablehnung in diesem Hinsicht. Ja. In einem Interview in den Niederlanden haben Sie mal gesagt, ich habe es geschafft, mich vom jüdischen Trauma zu befreien. Was meinen Sie damit? Ja, schwierige Frage. da gibt es sehr viele Schichten. Es geht wahrscheinlich hier hauptsächlich um diese kollektive Trauma der Judenverfolgung, dass man halt überzeugt ist, dass Juden dafür da sind, verfolgt zu werden, dass Nichtjuden dafür da sind, Juden zu verfolgen, dass es immer so war, dass es immer so sein muss, dass man sozusagen nicht an eine Zukunft glauben kann, wo das nicht mehr passiert. Ich glaube, das ist der Kern der Sache, dass man sich davon befreien kann und dass man dann die Freiheit hat, nicht nur sozusagen zu hoffen, sondern glauben zu können, dass die Zukunft anders aussehen kann. Ja, gut. Deborah Feldmann, in der Redezeit auf WDR 5, Ihr zuletzt erschienenes Buch, wir haben es schon mehrfach angesprochen, heißt Überbitten. Was bedeutet das Wort eigentlich? Das Wort Überbitten nehme ich aus dem Jiddischen, aber das war mal gebräuchlich auch in den Deutschen. Also bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts kann man das in den deutschen Wörterbüchern finden. Damals hatte es auch eine christliche Bedeutung gehabt manchmal. Es bedeutete auf Deutsch, jemanden mit Bitten zu überwinden, also überbitten, also jemanden tatsächlich sozusagen seine Seite der Sache irgendwie zu vermitteln. Und im Jiddischen hat das sich über die Zeit verwandelt. Es ist in meiner Gemeinde vor allem zu einem Versöhnungsritual geworden, dass man immer wieder bei Leuten nachgefragt hat, ob man sich schon für etwas entschuldigen müsste. Man wollte sich überbitten, man wollte sich entschuldigen für mögliche Sünden oder Beleidigungen. Und dann hat der andere dann immer sozusagen gesagt, nee, ich muss mich doch entschuldigen. Also bevor es überhaupt eine Beleidigung im Raum stand oder ein Gefühl, dass man jemandem was schuldet, hat man sich im Voraus schon immer entschuldigt. Und man würde dann gezwungen, von der anderen Seite sich auch zu entschuldigen. Das war so ein Ritual, das immer zwei Menschen involviert hat und man konnte sich sozusagen aus dem Ritual der Vergebung gar nicht befreien. Man musste da mitmachen. Und am Anfang konnte man denken, okay, das ist einfach Lippenbekenntnis. Man meinte es zwar, aber es war einfach ein Ritual und hat keine Wirkung gehabt. Aber man hat dann gemerkt, wenn man das immer wieder getätigt hatte in dem Alltag, sich ständig bei allen sozusagen prophylaktisch zu entschuldigen, hat sich eine Art Wohlwollen zwischen Menschen entwickelt, weil es konnte ja nicht anders, wenn man sich ständig bei den anderen so versöhnt hatte. Auch wenn es nur erstmal oberflächlich war. Das hat eine tiefere Wirkung gehabt und das habe ich als Titel für dieses Buch gewählt, weil ich wollte damit zeigen, dass manchmal eine Versöhnung, die oberflächlich scheint, kann aber Tieferes bewirken, ohne erklärt zu werden. Also es ist nicht erklärbar, diese Versöhnung. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich in meinem Leben so eine Versöhnung in mir geschafft habe, weil ich das sozusagen immer oberflächlich getätigt habe und ohne zu verstehen, wann es passiert ist, habe ich gemerkt, in mir ist die Versöhnung tatsächlich stattgefunden. Wer kann das schon von sich sagen? Haben Sie auch eine Versöhnung mit der Gemeinde, die Sie verlassen haben, versucht? Ich glaube schon, weil ich lange versucht habe, die zu verstehen. Und ich glaube, ich habe die verstanden. Ich habe vor allem deren Trauma verstanden. Und in mir gibt es tatsächlich keinen Groll gegen diese Gemeinde, wenn überhaupt dann Mitleid. Die Gemeinde, die sprach Jiddisch. Das kann man sich ja auf der Netflix-Serie jetzt anhören. Ist Ihnen das Deutschlernen dadurch leicht gefallen, Deborah Feldmann? Ja, natürlich, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass wenn man die Serie schaut und das Jiddisch hört, dann merkt man sofort, das ist quasi wie ein komisches deutsches Dialekt. Also wenn man zum ersten Mal aus dem Norden nach Schwaben fährt, dann hört man das Schwäbische und denkt, okay, komisch, aber ich kann mich da andocken. Es ist das Gleiche eigentlich mit dem Jiddischen. Es kommen natürlich ab und zu mal hebräische Worte, die man vielleicht nicht kennt, aber doch gibt es viele hebräische Worte, die ins Deutsche integriert wurden. Jedenfalls habe ich gemerkt, als ich das erste Mal in Deutschland war, okay, hier habe ich irgendwie eine Möglichkeit, in einer Sprache, die mir bisher fremd war, doch ziemlich schnell anzukommen. Da war eine Vertrautheit, vor allem bei den emotionalen Assoziationen. Und ich habe verstanden, das ist meine einzige Chance, eine Art von Muttersprache doch noch zu haben. Ja, das ist jetzt Ihre Muttersprache. Sie sind deutsche Staatsbürgerin, Deborah Feldmann. Und Sie haben sich ja von den religiösen Beschränkungen durch Scham und Schuld selbst befreit und leben jetzt in Deutschland, dem Land mit Scham und Schuld und in dem Land mit um sich greifendem Antisemitismus. Erleben Sie den eigentlich persönlich? Naja. Also in meinem schönen Leben in West-Berlin eigentlich quasi nie. Man muss sich sozusagen dem Antisemitismus schon etwas aussetzen, indem man zum Beispiel ein Identifikationsmerkmal anhat oder sich in gewissen Bereichen vielleicht aufhält. Aber ich muss sagen, also mein Leben ist in Deutschland weniger von Antisemitismus gezeichnet als in anderen Orten, weil es einfach viel weniger Ignoranz hier gibt. Und es gibt in anderen Ländern einfach sehr viel Ignoranz. Man versteht selber nicht, wenn man antisemitisch ist. Man sagt vielleicht einem ganz doofe Sachen, ohne zu verstehen, dass es antisemitisch sein kann. Und hier ist man einfach viel aufgeklärter. Es gibt sehr viel Ausbildung und einfach Informationen dazu. Und das heißt, die Leute hier, die müssen schon bewusst antisemitisch sein. Die müssen das schon wollen. Und das ist dann was ganz anderes. Und dann findet man das nur in gewissen Orten, in gewissen Bereichen. Und da hält ich mich einfach nicht auf. Also betrifft es mich nicht so persönlich. Aber Sie sagten eben vorher, dass mit dem Land der Schulden Schamen, dann können Sie dann wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, warum ich mich dann in Deutschland wohlfühle, weil diese Schuld und Scham Phänomen, das spiegelt sich ja in meine Gemeinde und in Deutschland. Man fühlt sich sozusagen, man hat da etwas gemeinsam. Man teilt sich diese Schuld und Scham, man teilt sich diese Trauma. Und in Amerika war das schon so, dass ich die einzige Person war, die ich kannte, die sich mit dem Holocaust beschäftigt hat, die das Gefühl hatte, Erinnerung wäre meine persönliche Würde und Verpflichtung. Und hier teile ich diese Verpflichtung mit einem ganzen Land. Ich bin nicht damit alleine. Und die Erinnerung ist hier ein kollektives Tat. Und das bedeutet, dass ich mich dabei entlastet fühle. Ja, das kann ich verstehen, Deborah Feldmann. Da stellen Sie jetzt der Auseinandersetzung mit unserer mörderischen Vergangenheit erstmal ein ganz passables Zeugnis aus. Was haben Sie bei dem Anschlag auf die Synagoge in Halle gedacht? Ja, ich habe natürlich direkt erstmal an Pittsburgh in Amerika gedacht. Ich habe daran gedacht, dass es sich jetzt in der westlichen Welt eine neue Form von Hass ausbreitet, die keine Identitätsgrenzen mehr kennt, die keine nationale Grenzen mehr kennt. Das ist ein Hass, der auch sich versucht zu tarnen als Antisemitismus oder Rassismus, aber ist in der Wahrheit viel, viel komplexer als dieser alte Hass, den wir denken, jetzt wieder zu sehen. Der Hass ist neu und wir lassen uns manchmal auch durch unsere Angst, weil wir von der Vergangenheit so geprägt sind, wir lassen uns einbilden oder sogar schönreden, dass dieser Hass ein alter Hass ist. Aber ich finde, dass der Hass eine sehr neue Version ist und versucht sich auch da zu tarnen, damit wir diesen Hass nicht verstehen. Und ich fand es nicht unbedingt richtig, dass dieser versuchte Angriff auf die Synagoge in Halle als reiner Angriff auf Juden dargestellt wurde, weil am Ende des Tages sind nicht Juden daran gestorben, sondern Deutsche. Und das hat uns gezeigt, dass der Hass sich eine Zielscheibe aussucht und natürlich versucht der Hass erstmal die günstigste Zielscheibe zu erzielen. Und wenn diese nicht herhält, dann gibt es die Muslime natürlich. Und wenn diese auch nicht herhalten, dann gibt es die Deutschen, sind die Deutschen dran. Und das wissen wir auch ein bisschen aus der Geschichte. Wenn der Hass eine Zielscheibe braucht, ist es am Ende egal, wer diese Zielscheibe ist, weil der Hass braucht einen. Und wir sind irgendwann auch dran. Das haben wir auch gelernt aus der Geschichte. Und das müssen wir auch jetzt verstehen, dass es am Ende darum geht, ein Hass gegen unsere Gesellschaft, ein Hass gegen unsere Gegenwart, ja, einen Wunsch nach Zerstörung. Also, dass der Hass praktisch in sich selbst verliebt ist, als Hass. Ja, auf jeden Fall. Der Hass ist eine Identität geworden. Ja, interessante Gedanken, die Sie dazu haben, Deborah Feldmann. Nochmal eine ganz weiter an der Oberfläche angesiedelte Frage. Haben Sie Kontakt zu Ihrem früheren Mann? Ja, auf jeden Fall. Der ist ja 4 Jahre, nachdem ich ausstieg, auch aus der Gemeinde ausgestiegen. Und er lebt heute säkular und weit weg von der Gemeinde und ist wieder verheiratet und hat weitere Kinder bekommen. Und ihm geht's sehr gut. Also wir verstehen uns auch sehr gut. Haben Sie sich auch neu verliebt? Ja, mehrmals. Das ist für mich kein Problem. Aber zusammenziehen machen Sie nicht? Nee, ich habe nicht diesen konventionellen Wunsch, dann auch wieder eine Kernfamilie zu haben, wieder zu heiraten, wieder Kinder zu kriegen. Das war nie mein Wunsch, das habe ich einmal gemacht. Also ich habe da eher, ich mag diese unkonventionelle Beziehungsmodelle, die es hier in Berlin gibt, weil ich glaube schon sehr an die Nähe zwischen Menschen und das Vertrauen. Ich habe sehr viele tolle Freundschaften und Liebesgeschichten in meinem Leben. Aber ich habe nicht dieses Bedürfnis, mich nochmal in einem konventionellen Beziehungsmodell einzuschränken. Ja, Deborah Feldmann, da meldet sich jemand. Sie haben einen abenteuerlichen Weg zurückgelegt. Vom jungen Mädchen, das weder über seinen Körper noch über seine Gedanken verfügen durfte, zur selbstbestimmt lebenden Schriftstellerin und Intellektuellen. Wer mehr wissen möchte, überbitten heißt das aktuelle Buch. Ich danke Ihnen herzlich nach Berlin, Deborah Feldmann. Danke vielmals. Tschüss. WDR 5.